ihre eingeweihten Diener der Götter Osiris und Isis. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass unsere heutige Versammlung eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Tamino, ein Königssohn, wandelt an der nördlichen Pforte unseres Tempels, will seine nächtlichen Schleier von sich reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, ist heute unsere Pflicht. Besitzt er Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Ist er wohltätig? Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig, so folgt meinem Beispiel. Sarastro dankt euch im Namen der Menschheit. Die Götter haben Pamina, das sanfte, tugendhafte Mädchen, dem Jüngling bestimmt. Dies ist der Grund, warum ich sie der Mutter entriss. Dieses Weib dünkt sich groß, hofft durch Blendwerk und Aberglauben das Volk zu berücken und unseren festen Tempelbau zu zerstören. Das soll sie nicht. Tamino selbst soll ihn mit uns befestigen. Großer Sarastro, wird Tamino auch die harten Prüfungen, die seiner warten, bestehen? Bedenke, er ist ein Prinz. Mehr, er ist ein Mensch. Wir erkennen und verehren deine Weisheit. Man führe Tamino mit seinem Reisegefährten in den Vorhof des Tempels. Und du vollziehe dein heiliges Amt. Lehre sie die Macht der Götter erkennen. Der Weisheit. eine schreckliche Nacht. Papageno, bist du noch bei mir? Ja, freilich. Wo denkst du, dass wir uns befinden? Wo? Tja, wenn es nicht finster wäre, wollte ich dir schon sagen, aber... Oh, weh! Was ist? Mir wird nicht wohl bei der Sache. Du hast Furcht, wie ich höre. Furcht eben nicht, nur eiskalt läuft's mir über den Rücken. Oh, weh! Ihr Fremdlinge, was treibt euch an, in unsere Mauern zu dringen? Freundschaft und Liebe. Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu erkämpfen? Ja. Du unterziehst jeder Prüfung dich. Jeder. Reiche mir deine Hand. So. Willst auch du die Weisheitsliebe erkämpfen, Papageno? Kämpfen ist meine Sache nicht. Ich verlange auch im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin so ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, Speise und Trank begnügt. Und wenn es ja sein könnte, dass ich mir einmal ein schönes Weibchen fange? Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht unseren Prüfungen unterziehst. Worin besteht diese Prüfung? Dich allen unseren Gesetzen zu unterwerfen. Selbst den Tod nicht zu scheuen. Ich bleibe ledig. Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen aufbewahrt hätte, das an Farbe und Kleidung dir ganz gleich wäre. Mir gleich. Mir gleich? Ist sie jung? Jung und schön. Und heißt? Papagena. Wie? Papa... Papagena. Papagena. Die möchte ich aus bloßer Neugierde sehen. Sehen kannst du sie. Aber wenn ich sie gesehen habe, muss ich sterben? Ich bleibe ledig. Sehen kannst du sie. Aber wirst du so viel Standhaftigkeit besitzen, kein Wort mit ihr zu sprechen? Oh ja. Deine Hand. Du sollst sie sehen. Auch dir, Prinz, legen die Götter stillschweigend auf. Du wirst Pamina sehen, sie aber nie sprechen dürfen. Dies ist der Anfang eurer Prüfungszeit. Hey, Lichter her! Lichter her! Es ist doch wunderlich. So oft eine die Herren verlassen, sieht man mit offenen Augen nichts mehr. Ertrag es mit Geduld und denk, es ist der Götterwille. Das wär zu viel. Papageno, schweige still. Willst du dein Gelübde brechen, nicht mit Heiber mir zu sprechen? Hörst ja, wir sind beide hin. Still, das sag ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still. Sie soll im Tempel sein, stille sag ich, schweige still. Wirst du immer so vermessen, deiner Eidespflicht vergessen? Damino, hör, du bist verloren. Gedenke an die Königin. Man zischelt für sich in die Ohren. Und dieser Priester falsch im Sinn. Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Ein Weiser prüft, ein Weiser prüft. Was wer verteufelt, wer verteufelt, wer verteufelt, wer verteufelt unerhört? Sag an Tamino, ist das wahr? Geschwätz von Weibern nachgesagt, von Heuchlern aber ausgedacht. Doch sagt es auch die Königin, sie ist ein Weib, hat Weibersinn. Sei still, mein Wort sei dir genug. Denk deiner Pflicht und handle klug. möchte gerne wollen still. Ihr seht, dass ich nicht soll still, was ich nicht kann, das plaudern lassen. Was du nicht kannst, das plaudern lassen, ist wirklich eine Schande für dich. Wer mühsam sie mit Scham verlassen, es plaudert keiner sicherlich. Sie müssen uns mit Scham verlassen, es plaudert keiner sicherlich. Von festem Geiste ist ein Mann, der denkt, was er sprechen kann. Von festem Geiste ist ein Mann, der denkt, was er sprechen kann. Er denkt, was er sprechen kann. Tamino, dein standhaft männliches Betragen hat gesiegt. Aber du hast noch manch rauen und gefährlichen Weg zu wandern. So komm. Steh auf, Papageno. Psst, ich liege in einer Ohnmacht. Auf, sei ein Mann. Aber wenn mir die Götter eine Papagena bestimmten, warum muss ich sie denn mit so viel Gefahren erringen? Komm, ich führe dich weiter. Der liebe meine Schnäbel tändelt, Herz und küsst. Und ich soll die liebe meine, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben? Bin ich nicht von Fleisch und Blut? Bin ich nicht von Fleisch und Blut? Immer ohne weiterleben wäre wahrlich Hölle Glut, wäre wahrlich Hölle Glut, wäre wahrlich Hölle Glut. Drum, so will ich, weil ich lebe, Schnäbel küssen zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergebe, eine Weise nahm ich ein, eine Weise nahm ich ein. Weiß ich schön, ich muss sie küssen. Mond, verstecke dich dazu, Mond, verstecke dich dazu. Sollte es dich so sehr verdrießen, oh so mach die Augen zu, oh so mach die Augen zu, oh so mach die Augen zu. Mutter! Oh weh, das ist die Königin der Nacht. Meine Mutter! Mutter, das muss man lauschen. Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Er hat sich dem Eingeweihten gewidmet. Er ist verloren. Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten. Mutter! Schmerzen, so lässt er doch die Schmerzen. So mir anvertrauen. Dir? Du hast also nur einen Weg, dich und deine Mutter zu retten. Der wäre? Mich zu lieben. Götter! Nun, Mädchen, ja oder nein? Nein! So fahre denn hin. Herr, ich bin unschuldig. Ich wollte dich rächen. Ich weiß, ich weiß. Geh. Herr, strafe meine Mutter nicht. Der Schmerz, mich zu verlieren... Sei ruhig. Du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche. Hier seid ihr euch beide allein überlassen. Vergesst das Wort nicht. Schweigen. Psst. Pamino. Psst. Das ist ein lustiges Leben. Wäre ich doch in meiner Strohhütte oder im Wald, so hörte ich doch manchmal einen Vogel pfeifen. Psst, mit mir selbst werde ich wohl sprechen dürfen. Und auch, wir zwei können zusammen sprechen, wir sind ja Männer. Psst. La la la la la la la la la la la la la la la la. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Viel weniger sonst was. Hey, du, Alte, ist dieser Becher für mich? Ja, mein Engel. Wasser. Freilich, mein Engel. So, so. Geh, Alte, setz dich her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lang. Wie alt bist du denn? 18 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre und 2 Minuten? Ja. Ei, du junger Engel, hast du auch einen Geliebten? Freilich. Ist der auch so jung wie du? Ich gar, er ist 10 Jahre älter. 10 Jahre ist er älter als du. Oh, das muss eine Liebe sein. Wie nennt sich denn dein Liebhaber? Papageno. Papageno? Wo ist er denn, dieser Papageno? Da sitzt er, mein Engel. Ich werde dein Geliebter? Ja, mein Engel. Sag mir, wie du heißt. Ich heiße... Nun spreche ich kein Wort mehr. Tamino, wollen wir nicht speisen? Blase du nur fort auf deiner Flöte. Ich will schon schweigen, wenn ich immer solch gute Bissen bekomme. Ob auch der Keller so gut bestellt ist? Ah, ein Götterwein. Du hier, Tamino? Ich hörte deine Flöte und lief dem Tone nach. Aber du bist traurig. Sprichst nicht eine Silbe mit deiner Pamina? Wie? Ich soll dich meiden? Liebst du mich nicht mehr? Papageno, sag du mir, sag... Wie? Auch du? Liebster, einzige Tamino... Oh, das ist mehr als Tod. Tamino, dein Betragen war bisher männlich und gelassen. Nun hast du noch zwei gefährliche Wege zu wandern. Mögen die Götter dich begleiten. Man bringe Pamina. Deine Hand? Wo bin ich? Wo ist Tamino? Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen. Das letzte Lebewohl? Wo ist er? Hier. Tamino! Zurück! Soll ich dich teilen oder nicht mehr sehen? Ihr werdet froh euch wiedersehen. Dein Mund, die tödliche Gefahr, die Götter mögen mich bewahren. Dein Mund, die tödliche Gefahr, die Götter mögen mich bewahren. Der Götter Wille mag geschehen, ihr Ring soll mir gesetzen sein. Du liebest du, wie ich dich liebe, du wirst nicht so ruhig sein, du wirst nicht so ruhig sein. Glaub mir, ich fühle gleiche Triebe, wird ewig dein Getreuer sein. Schlägt nun müsst ihr schweigen. Die Stunde schlägt nun müsst ihr schweigen. Tamino muss nun wieder fort. Ich muss wirklich fort. Die Stunde schlägt nun müsst ihr schweigen. Tamino muss nun wieder fort. Tamino, willst du mich denn gänzlich verlassen? Wenn ich nur wenigstens wüsste, wo ich bin. Zurück! Barmherzige Götter, wenn ich nur wüsste, wo ich hereinkam. Zurück! Nun kann ich weder vorwärts noch zurück. Mensch! Du hättest verdient, auf immer in finsteren Klüften der Erde zu wandern. Die gütigen Götter entlassen dich der Strafe. Dafür aber wirst du das himmlische Vergnügen der Eingeweihten nie fühlen. Je nun, es gibt ja noch mehr Leute meinesgleichen. Mir wäre jetzt ein gutes Glas Wein das himmlischste Vergnügen. Juche, da ist er schon. Sonst hast du keinen Wunsch in dieser Welt. Ganz wunderlich ums Herz. Ich wünschte... Tja, was möchte ich denn? Ein

kein Tod, als Mann zu handeln, den Weg der Tugend fortzuwandeln, schließt mir die Schreckenspforten auf. Ich wage froh den kühnen Lauf. Was höre ich? Paminens Stimme? Ja, ja, das ist Paminens Stimme. Wohl mir. Nun kann sie mit mir gehen. Nun trennen uns kein Schicksal mehr. Wenn auch der Tod erschienen wäre. Wenn auch der Tod erschienen wäre. Ist mir erlaubt, mit dir zu sprechen? Dir ist erlaubt, mit dir zu sprechen. Welch Glück, wenn wir uns wiedersehen.

mein Weibchen, hör. Ja, fürchterlich ist dieses Rauschen, wie ferne Donners wieder ein. Sonne